Mysterien von Knut Hamsun. Es liest Walter Hilsbecher. Folge 1. Um die Mitte des vorigen Sommers war eine kleine norwegische Küstenstadt der Schauplatz einiger höchst ungewöhnlicher Begebenheiten. Ein Fremder tauchte auf, ein gewisser Nagel, ein merkwürdiger und eigentümlicher Scharlatan, der eine Menge auffallender Dinge trieb und ebenso plötzlich wieder verschwand, wie er gekommen war. Dieser Mann erhielt sogar einmal Besuch von einer jungen, geheimnisvollen Dame, die in Gott weiß welcher Angelegenheit kam und nicht wagte, sich länger als ein paar Stunden am Orte aufzuhalten. Doch dies alles ist nicht der Anfang. Der Anfang ist, als das Dampfschiff gegen 6 Uhr abends am Quai anlegte, zeigten sich auf Deck 2, 3 Reisende, darunter ein Mann in einem grellgelben Anzug und mit einer weißen Samtmütze. Das war am Abend des 12. Juni und an diesem Tag hatten viele Häuser der Stadt zur Feier der Verlobung von Fräulein Kieland geflaggt. Sie war gerade am 12. Juni bekannt gegeben worden. Der Bursche des Zentralhotels ging sogleich an Bord und der Mann in der gelben Kleidung überließ ihm sein Gepäck. Gleichzeitig gab er sein Billett bei einem der Steuerleute ab. Dann aber begann er auf Deck auf und ab zu wandern und ging nicht an Land. Er schien sehr erregt zu sein. Als das Dampfschiff zum 3. Mal läutete, hatte er noch nicht einmal seine Verpflegung bezahlt. Während er nun hiermit beschäftigt war, sah er plötzlich, dass das Schiff schon abstieß. Einen Augenblick stutzte er, dann winkte er dem Hotelburschen auf dem Quai und sagte zu ihm über die Reling hinweg, »Gut, bringen Sie mein Gepäck trotzdem hinauf und halten Sie ein Zimmer bereit.« Damit nahm ihn das Schiff weiter in den Fjord hinaus. Dieser Mann war Johann Nielsen Nagel. Der Hotelbursche zog das Gepäck auf einem Karren heim. Es bestand nur aus 2 kleinen Koffern und einem Pelz. Ja, auch einem Pelz, obwohl es mitten im Sommer war. Außerdem aus einem Handkoffer und einem Geigenkasten. Keines der Stücke war gezeichnet. Am Tag darauf, gegen Mittag, fuhr Johann Nagel am Hotel vor. Er war mit 2 Pferden den Landweg gefahren. Ebenso gut, ja weit leichter, hätte er auch den Seeweg nehmen können. Trotzdem war er über Land gefahren. Er hatte noch einiges Gepäck dabei, einen Koffer, eine Reisetasche, einen Mantel und einen Plaid mit etlichen Sachen darin. Auf dem Plaidriemen waren die Buchstaben JNN mit Perlen eingestickt. Noch im Wagen sitzend fragte er den Wirt nach seinem Zimmer und als er in den ersten Stock hinaufgeführt worden war, begann er die Wände zu untersuchen, wie dick sie seien und ob man aus dem Nebenzimmer etwas hören könne. Dann fragte er plötzlich das Mädchen, »Wie heißen Sie?« »Sarah.« »Sarah. Und dann? Kann ich etwas zu essen bekommen?« »Also Sie heißen Sarah. Hören Sie«, fügte er hinzu, »ist in diesem Haus einmal eine Apotheke gewesen?« Sarah antwortete erstaunt, »Ja, aber das ist mehrere Jahre her.« »So, so, mehrere Jahre.« »Ja, ich merkte es sofort, als ich in den Gang hereinkam. Ich erkannte es nicht am Geruch, aber ich hatte es doch gleich im Gefühl.« Beim Essen sprach er die ganze Zeit kein einziges Wort. Seine Mitreisenden vom Dampfer am Abend vorher, die beiden Herren, die am oberen Ende des Tisches saßen, schnitten einander Gesichter zu, als er hereinkam, trieben sogar ziemlich offensichtlich Spaß mit seinem gestrigen Ungeschick. Doch er tat, als höre er es nicht. Er aß rasch, schüttelte über den Nachtisch den Kopf und erhob sich plötzlich, indem er sich rücklings über das Taburett gleiten ließ. Er zündete sich sofort eine Zigarre an und verschwand die Straße hinunter. Und nun blieb er bis weit über Mitternacht aus. Kurz bevor es 3 Uhr schlug, kam er nach Hause. Wo war er gewesen? Es zeigte sich später, dass er zum Nachbarort zurückgegangen war, hin und zurück den ganzen langen Weg zu Fuß gegangen war, den er am Vormittag erst mit dem Fuhrwerk zurückgelegt hatte. Er musste einen höchst wichtigen Anlass gehabt haben. Als Sarah ihm aufschloss, war er ganz durchnässt von Schweiß. Er lächelte jedoch dem Mädchen wiederholt zu und war in ausgezeichneter Laune. »Gott, welch herrlichen Nacken haben Sie, Menschenkind«, sagte er. »Ist Post für mich gekommen, während ich fort war? Für Nagel, Johann Nagel?« »Uff, gleich 3 Telegramme. Ach, hören Sie, tun Sie mir den Gefallen und nehmen Sie das Bild an der Wand dort weg, bitteschön, damit ich es nicht immer ansehen muss. Es ist so langweilig, im Bett zu liegen und es die ganze Zeit vor Augen zu haben. Napoleon III. Hatte nämlich keinen so grünen Bart. Vielen Dank. Als Sarah gegangen war, blieb Nagel mitten im Zimmer stehen. Er stand vollkommen still. Ganz abwesend begann er auf einen einzelnen Punkt an der Wand zu starren. Und abgesehen davon, dass sein Kopf immer mehr auf die Seite sank, bewegte er sich nicht. Das dauerte lange Zeit. Er war unter Mittelgröße und hatte ein braunes Gesicht mit einem seltsamen dunklen Blick und einem feinen, frauenhaften Mund. An dem einen Finger trug er einen einfachen Ring aus Blei oder Eisen. Er hatte breite Schultern und mochte etwa 28 oder 30 Jahre alt sein, auf keinen Fall mehr als 30. An den Schläfen begann das Haar zu ergrauen. Aus seinen Gedanken erwachte er mit einem so starken Ruck, dass es fast wie gemacht aussah. Dann zog er einige Schlüssel aus der Hosentasche, etliche lose Münzen und eine Art Rettungsmedaille, die an einem traurig zugerichteten Band hing. Diese Sachen legte er auf den Tisch bei seinem Bett. Darauf steckte er seine Brieftasche unter das Kopfkissen und nahm aus der Westentasche die Uhr und ein Fläschchen heraus, ein kleines Medizinglas, das ein Giftzeichen trug. Die Uhr behielt er einen Augenblick in der Hand, ehe er sie weglegte. Aber das Fläschchen schob er sofort wieder in die Tasche zurück. Und zog er den Ring ab und wusch sich. Das Haar strich er mit den Fingern zurück, den Spiegel benützte er nicht. Als er bereits zu Bett gegangen war, vermisste er plötzlich seinen Ring, den er auf dem Waschtisch hatte liegen lassen. Und als könne er nicht ohne diesen schäbigen Eisenring sein, stand er wieder auf und streifte ihn an. Schließlich erbrach er die drei Telegramme, hatte aber noch nicht einmal das erste zu Ende gelesen, als er schon kurz und stumm auflachte. Er lag da und lachte vor sich hin. Seine Zähne waren außerordentlich hübsch. Dann wurde sein Gesicht wieder ernst und kurz darauf schleuderte er die Telegramme mit größter Gleichgültigkeit von sich. Sie schienen aber trotzdem eine bedeutende und wichtige Sache zu berühren. Es war darin die Rede von 62.000 Kronen für ein Gut, sogar von einem Angebot, die Summe bar auszubezahlen, wenn der Verkauf sofort zustande käme. An diesen trockenen, kurzen Geschäftstelegrammen war nichts Lächerliches, doch trugen sie keine Unterschrift. Einige Minuten danach war Nagel eingeschlafen. Zwei Kerzen brannten auf dem Tisch, er hatte vergessen, sie auszulöschen. Sie beleuchteten sein glatt rasiertes Gesicht und seine Brust und warfen ein stilles Licht auf die Telegramme, die weit geöffnet dalagen. Am Morgen darauf sandte Johann Nagel jemand auf das Postamt. Er erhielt einige Zeitungen, darunter auch ein paar ausländische, aber keinen Brief. Seinen Geigenkasten stellte er mitten im Zimmer auf einen Stuhl, wie um die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, aber er öffnete ihn nicht. Im Lauf des Vormittags unternahm er weiter nichts. Er schrieb nur einige Briefe und ging, in einem Buch lesend, in seinem Zimmer auf und ab. Außerdem kaufte er in einem Laden ein paar Handschuhe. Und ein wenig später, als er auf den Markt kam, erstand er für 10 Kronen einen kleinen, roten jungen Hund, den er gleich darauf dem Wirt verehrte. Diesen jungen Hund hatte er zum Gelächter aller Leute Jakobsen getauft, obgleich es ein Weibchen war. Er unternahm also während des ganzen Tages nichts. Er hatte keine Geschäfte in der Stadt, machte keine Besuche, ging auf keines der Büros und schien keinen Menschen zu kennen. Im Hotel wunderte man sich ein wenig über seine auffallende Gleichgültigkeit gegen alles, sogar gegen seine eigenen Angelegenheiten. So lagen immer noch die 3 Telegramme in seinem Zimmer offen auf dem Tisch. Er hatte sie nicht mehr angerührt, seit er sie am Abend vorher hingeworfen hatte. Er brachte es auch fertig, auf direkte Fragen nicht zu antworten. Zweimal hatte der Wirt versucht, aus ihm herauszubekommen, wer er sei und wozu er in die Stadt gekommen wäre. Aber beide Male war er darüber hinweggegangen. Noch ein eigentümlicher Zug kam im Lauf des Tages zum Vorschein. Obwohl er keinen Menschen im Ort kannte und sich an niemand gewandt hatte, war er doch am Eingang zum Kirchhof vor einer jungen Dame der Stadt stehen geblieben, hatte sie angesehen und ohne ein Wort der Erklärung tief gegrüßt. Die Dame war über und über errötet. Darauf hatte der freche Mensch den Landweg eingeschlagen, war bis zum Pfarrhof gegangen und an ihm vorbei. Etwas, was er übrigens auch in den folgenden Tagen tat. Da das Hotel am Abend geschlossen wurde, musste ihm immer aufgesperrt werden. So spät kam er von seinen Wanderungen heim. Am dritten Morgen, als Nagel gerade aus seinem Zimmer trat, wurde er vom Wirt angesprochen, der ihn begrüßte und einige liebenswürdige Worte vorbrachte. Sie gingen auf die Veranda hinaus und setzten sich dort, und der Wirt kam auf eine Kiste mit frischen Fischen zu sprechen, die er versenden wollte. »Auf welche Weise soll ich nun diese Kiste am besten verschicken? Können Sie mir das sagen?« Nagel sah die Kiste an, lächelte und schüttelte den Kopf. »Nein, davon verstehe ich nichts«, antwortete er. »Schade. Ich dachte, dass Sie vielleicht viel auf Reisen gewesen seien und an anderen Plätzen gesehen hätten, wie man so etwas macht.« »Oh nein, ich bin nicht viel auf Reisen gewesen.« »Pause.« »Sie haben sich vielleicht mehr, mit anderen Dingen befasst. Sie sind vielleicht Geschäftsmann.« »Nein, ich bin kein Geschäftsmann.« »Sie sind also nicht in Geschäften hier?« Keine Antwort. Nagel zündete eine Zigarre an, rauchte langsam und sah in die Luft. Der Wirt beobachtete ihn von der Seite. »Möchten Sie uns nicht einmal ein wenig vorspielen? Ich sah, dass Sie eine Geige dabei haben«, begann der Wirt wieder. Nagel antwortete gleichgültig, »Ich hab's aufgegeben.« Kurz darauf erhob er sich ohne weiteres und ging. Einen Augenblick später kam er zurück und sagte, »Da fällt mir ein, Sie können mir übrigens jederzeit die Rechnung geben, wenn Sie wollen. Es ist mir ganz gleich, wann ich bezahle.« »Vielen Dank«, antwortete der Wirt, »das eilt nicht. Sollten Sie länger hier bleiben, müssen wir es ja doch etwas billiger berechnen. Ich weiß nicht, ob Sie längere Zeit bleiben wollen.« Nagel wurde plötzlich lebhaft und antwortete sofort. Es stieg ihm sogar, ohne vernünftigen Grund, eine leichte Röte ins Gesicht. »Ja, es kann gut sein, dass ich eine Weile hier bleibe«, sagte er. »Das kommt ganz auf die Umstände an. Übrigens, ich habe es Ihnen vielleicht noch nicht gesagt, ich bin Agronom, Landwirt. Ich komme von einer Reise zurück. Und es ist ganz gut möglich, dass ich mich einige Zeit hier aufhalten werde. Aber ich habe vielleicht sogar vergessen, mein Name ist Nagel, Johann Nielsen Nagel.« Dabei kam er auf den Wirt zu, drückte ihm herzlich die Hand und bat um Entschuldigung, weil er sich nicht schon früher vorgestellt habe. In seinen Mienen war keine Spur von Ironie zu sehen. »Vielleicht kann ich Ihnen ein besseres und ruhigeres Zimmer verschaffen«, sagte der Wirt. »Sie wohnen jetzt dicht an der Treppe und das ist nicht immer angenehm.« »Danke vielmals, nicht nötig. Das Zimmer ist ausgezeichnet. Ich bin sehr zufrieden damit. Außerdem kann ich von meinen Fenstern aus den ganzen Markt überblicken und das ist ja sehr unterhaltend.« Ein wenig später sagte der Wirt, »Tja, Sie haben sich also für einige Zeit freigemacht. Sie wollen jedenfalls den Sommer über hier bleiben.« Nagel erwiderte, »Zwei, drei Monate, vielleicht auch länger. Ich weiß es noch nicht so genau. Das hängt ganz von den Umständen ab. Wir wollen sehen.« In diesem Augenblick kam ein Mann vorüber und grüßte den Wirt. Es war ein unansehnlicher Mensch, klein von Wuchs und äußerst ärmlich gekleidet. Sein Gang war so mühsam, dass es auffiel, und doch kam er ziemlich rasch von der Stelle. Obwohl er sehr tief grüßte, griff der Wirt nicht zum Hut. Nagel dagegen nahm seine Samtmütze ab. Der Wirt sah ihn an und sagte, »Diesen Mann nennen wir Minute. Er ist ein wenig einfältig, leider. Ein seelenguter Kerl.« Das war alles, was über Minute gesprochen wurde. »Vor einigen Tagen«, sagte Nagel plötzlich, »las ich in den Zeitungen, dass man hier irgendwo im Wald einen Mann tot aufgefunden habe. Um wen handelte es sich eigentlich?« »Ich glaube, er hieß Carlsen. War er von hier?« »Ja«, antwortete der Wirt, »er war der Sohn einer hiesigen Hebamme. Sie können ihr Haus von hier sehen, das rote Dach da draußen. Er kam jetzt nur in den Ferien nach Hause und machte da auch gleich seinem Leben ein Ende. Aber es ist ja mal schade um ihn. Ein begabter Junge. Er sollte bald Prediger werden. Man weiß nicht recht, was man davon halten soll. Die Sache ist ein wenig verdächtig. Denn da beide Pulsadern durchschnitten waren, kann es sich wohl schwerlich um einen Unglücksfall gehandelt haben. Jetzt hat man auch das Messer gefunden. Ein kleines Federmesser mit weißem Heft. Die Polizei fand es gestern noch am späten Abend. Vermutlich ist eine Liebesgeschichte mit im Spiel gewesen. So, so. Herrscht denn wirklich noch ein Zweifel darüber, dass er sich selbst umgebracht hat? Es gibt Leute, die glauben, er habe das Messer in der Hand gehalten und sei so ungeschickt gestolpert, dass er sich zu gleicher Zeit an zwei Stellen verletzt habe. Das dürfte aber doch unwahrscheinlich sein. Sehr unwahrscheinlich. Doch wird er ganz bestimmt in geweihter Erde begraben werden. Nein, er ist wohl kaum gestolpert. Sie sagen, dass man das Messer erst gestern Abend gefunden habe? Lag es denn nicht neben ihm? Nein, es lag einige Schritte weiter weg. Er muss es, nachdem er es benutzt hatte, weggeschleudert haben, in den Wald hinein. Man fand es durch reinen Zufall. So. Aber aus welchem Grund mag er wohl das Messer weggeworfen haben, wenn er doch mit offenen Schnittwunden da lag? Es war ja doch für alle klar, dass er ein Messer benutzt hatte. Tja, Gott mag wissen, was er damit beabsichtigt hat. Aber wie gesagt, es ist wohl eine Liebesgeschichte dabei im Spiel gewesen. Etwas so Verrücktes habe ich noch nie gehört. Je mehr ich darüber nachdenke, desto schlimmer kommt es mir vor. Weshalb glauben Sie, dass eine Liebesgeschichte mit im Spiel gewesen sei? Aus verschiedenen Gründen. Etwas Bestimmtes lässt sich übrigens nicht sagen. Oder kann nicht von selbst gefallen sein, unfreiwillig? Man fand doch den Leichnam in einer so entsetzlichen Lage. Lag er nicht auf dem Bauch? Das Gesicht in einer Wasserpfütze? Doch, und er hatte sich grässlich beschmutzt. Aber das hat schließlich nichts zu bedeuten. Er kann auch damit eine Absicht verfolgt haben. Vielleicht hat er auf diese Weise die Spuren des Todeskampfes in seinem Gesicht verbergen wollen. Niemand kann das wissen. Hat er etwas Schriftliches hinterlassen? Ganz richtig, er hat etwas Schriftliches hinterlassen. Er hielt ein kleines Stückchen Papier in der Hand. Und auf dem Papier standen die Worte, »O wäre doch dein Stahl so scharf, wie es dein letztes Nein gewesen.« War das Messer stumpf? Ja, es war stumpf. Hätte er es nicht vorher schleifen lassen können? Es war nicht sein Messer. Wem gehörte es denn? Der Wirt bedenkt sich ein wenig, sagt dann aber, »Es gehörte Fräulein Kieland.« »Fräulein Kieland?« fragt Nagel. Und gleich darauf fragt er weiter, nun, und wer ist Fräulein Kieland? Die Tochter des Pfarrers, Dagny Kieland. Merkwürdig. Hat man so etwas schon gehört? War denn der junge Mann so vergafft in sie? Ja, das war er wohl. Übrigens sind sie alle in sie vergafft. Er war nicht der Einzige. Nagel verfiel in Gedanken und schwieg. Dann unterbrach der Wirt die Stille. Was ich Ihnen jetzt hier erzählt habe, ist ein Geheimnis, und ich bitte Sie... Ja, ja, antwortet Nagel, da können Sie ganz ruhig sein. Als Nagel bald darauf zum Frühstück ging, stand der Wirt bereits in der Küche und berichtete, dass er endlich mit dem gelben Mann auf Nummer 7 ein ordentliches Gespräch gehabt habe. Er ist Agronom, sagte der Wirt, und kommt aus dem Ausland. Er äußerte, dass er einige Monate hier bleiben werde. Gott weiß, was das für ein Mann ist. Bereits am gleichen Abend traf Nagel mit Minute zusammen. Es kam zu einem langweiligen und endlosen Geschwätz zwischen den beiden, zu einem Gespräch, das wohl seine 3 Stunden dauerte. Das Ganze ging vom Anfang bis zum Ende folgendermaßen zu. Johann Nagel hielt sich im Café des Hotels auf und hatte eine Zeitung in der Hand, als Minute hereinkam. Es saßen noch mehrere Leute an den Tischen ringsum, darunter eine dicke Bäuerin mit einem schwarz und rot gestrickten Tuch um die Schulter. Minute tat, als kenne er alle, er grüßte höflich nach rechts und links, wurde aber mit Gelächter und lauten Rufen empfangen. Selbst die Bäuerin stand auf und wollte mit ihm tanzen. »Nicht heute, nicht heute«, sagt er ausweichend. Und damit geht er zum Wirt hin und wendet sich, die Mütze in der Hand, an ihn. »Ich habe die Kohlen in die Küche hinaufgetragen. Mehr ist für heute wohl nicht zu tun?« »Nein«, antwortet der Wirt, »was sollte sonst noch zu tun sein?« »Nein, freilich«, sagt Minute und tritt furchtsam zurück. Er war ungewöhnlich hässlich, hatte zwar ruhige, blaue Augen, aber hervorstehende, unheimliche Schneidezähne und einen ganz verrenkten Gang, denn er litt an einem Gebrechen. Sein Haar war schon ziemlich grau, der Bart war dunkler, doch so dünn, dass die Haut überall durchschimmerte. Dieser Mann war einmal Seemann gewesen, lebte jetzt aber bei einem Verwandten, der am Hafen unten einen Kohlenhandel hatte. Wenn er mit jemand sprach, sah er selten oder niemals vom Boden auf. Man rief ihm von einem Tisch zu. Ein Herr in grauen Sommerkleidern winkte eifrig und zeigte ihm eine Bierflasche. »Kommen Sie her und lassen Sie sich ein Glas Muttermilch geben. Auch möchte ich gern sehen, wie Sie ohne Bart aussehen.« Ehrerbietig, die Mütze immer noch in der Hand und mit gekrümmtem Rücken, näherte sich Minute dem Tisch. Als er an Nagel vorbeikam, grüßte er eigens zu ihm hin und bewegte ein ganz klein wenig die Lippen. Er bleibt vor dem grauen Herrn stehen und flüstert, »Nicht so laut, Herr Bevollmächtigter, ich bitte Sie, Sie sehen, es sind Fremde da.« »Herr Gott«, sagt der Bevollmächtigte, »ich wollte Ihnen doch nur ein Glas Bier anbieten. Und nun kommen Sie her und schimpfen, weil ich zu laut spreche?« »Nein, Sie verstehen mich falsch. Ich bitte um Entschuldigung. Aber im Beisein Fremder möchte ich nicht gern etwas von den alten Geschichten wissen. Ich kann jetzt auch kein Bier trinken.« »Was, können Sie nicht kein Bier trinken?« »Nein, ich danke Ihnen jetzt nicht.« »So, so, Sie danken mir jetzt nicht. Wann danken Sie mir denn? Sind Sie ein Pfarrerssohn? Sie sollten auf Ihre Ausdrucksweise Acht geben.« »Oh, Sie verstehen mich falsch.« Der Bevollmächtigte zieht Minute auf einen Stuhl nieder, und dieser bleibt auch einen Augenblick sitzen, steht aber gleich wieder auf. »Nein, lassen Sie mich doch«, sagt er, »ich kann das Trinken nicht vertragen. In der letzten Zeit noch weniger als früher. Gott weiß, woher das kommt. Ehe ich mich besinne, bin ich betrunken und kenne mich nicht mehr aus.« Der Bevollmächtigte erhebt sich, sieht Minute fest an, drückt ihm ein Glas in die Hand und sagt, »Trinken Sie.« Minute sieht auf, streicht sich das Haar aus der Stirn und schweigt. »Gut, um Ihnen den Willen zu tun, aber nur einige Tropfen«, erwidert er dann, »nur ein wenig, damit ich die Ehre habe, mit Ihnen anzustoßen.« »Gut, tun Sie mir nun den Gefallen und knirschen Sie ein wenig mit den Zähnen.« »Nein, das tue ich nicht.« »So, das tun Sie nicht.« »Wie? Ja oder nein? Guter Gott, was habe ich Ihnen denn getan? Können Sie mich nicht in Frieden lassen? Warum muss denn gerade ich den Narren für alle abgeben? Der Fremde dort sieht her. Ich habe es bemerkt. Er behält uns im Auge und lacht vermutlich auch. So ist es immer, schon am ersten Tag, an dem Sie als Bevollmächtigter hierher kamen, hat Dr. Stenersen mich gepackt und Sie gleich angelernt, Ihren Spaß mit mir zu treiben. Und nun lehren Sie den Herrn dort das Gleiche. Einer nach dem anderen lernt es der Reihe nach. So, so. Ja oder nein? Nein, hören Sie, schreit Minute und springt vom Stuhl auf. Aber als fürchte er, zu hochmütig gewesen zu sein, setzt er sich wieder und fügt hinzu, ich kann auch gar nicht mit den Zähnen knirschen, wirklich nicht. Was? Das können Sie nicht. Freilich können Sie es. Sie knirschen ganz ausgezeichnet mit den Zähnen. Bei Gott, ich kann es nicht. Aber Sie haben es doch schon früher einmal gekonnt. Ja, aber da war ich betrunken. Ich erinnere mich auch gar nicht mehr daran. Damals tanzte alles vor meinen Augen. 2 Tage lang war ich krank danach. Ganz richtig, sagt der Bevollmächtigte, damals waren Sie betrunken, das gebe ich zu. Warum plappern Sie das übrigens im Beisein aller dieser Leute aus? Das ist mehr, als ich gesagt haben würde. In diesem Augenblick ging der Wirt hinaus. Minute schweigt, der Bevollmächtigte sieht ihn an und sagt, nun wird's bald, denken Sie an den Rock. Ich denke daran, antwortet Minute. Aber ich will und kann nun einmal nicht mehr trinken, jetzt wissen Sie es. Sie wollen und können. Und wenn ich es Ihnen hineinschütten muss. Mit diesen Worten steht der Bevollmächtigte auf, das Glas von Minute in der Hand. So, Mund auf. Nein, bei Gott im Himmel, ich will kein Bier mehr, ruft Minute bleich vor Erregung. Und keine Macht der Erde kann mich dazu zwingen. Es wird mir übel davon. Sie wissen nicht, wie mir zumute ist. Tun Sie mir das nicht an, ich bitte Sie aufrichtig darum. Lieber will ich ohne Bier ein wenig mit den Zähnen knirschen. Nun, das ist etwas anderes. Wenn Sie es ohne Bier tun wollen, ja, lieber ohne Bier. Unter lautem Gelächter der Umhersitzenden knirscht Minute endlich mit seinen fürchterlichen Zähnen. Nagel liest scheinbar immer noch in seiner Zeitung. Er sitzt ganz still auf seinem Platz am Fenster. Lauter! Lauter, ruft der Bevollmächtigte, knirschen Sie lauter, wir können es ja sonst nicht hören. Minute sitzt steif und gerade auf seinem Stuhl. Mit beiden Händen hält er sich fest, als fürchte er umzufallen, und knirscht mit den Zähnen, dass ihm der Kopf zittert. Alle lachen. Auch die Bäuerin lacht. Sie muss sich die Augen trocknen, weiß sich nicht mehr zu helfen vor Lachen und spuckt aus lauter Verzückung sinnlos zweimal auf den Boden. »Gott, steh mir bei«, heult sie ganz hingerissen. »Ah, dieser Bevollmächtigte!« »So, lauter kann ich nicht mehr knirschen«, sagt Minute. »Wirklich nicht. Gott ist mein Zeuge. Sie dürfen es mir glauben. Jetzt kann ich nicht mehr.« »Nein, nein, ruhen Sie sich nur ein wenig aus und fangen Sie dann wieder an. Aber mit den Zähnen knirschen müssen Sie. Später schneiden wir Ihnen den Bart ab. Trinken Sie nun ein bisschen.« »Doch, Sie müssen. Sehen Sie, es steht schon da.« Minute schüttelt den Kopf und schweigt. Der Bevollmächtigte zieht seinen Geldbeutel heraus und legt ein 25-Euro-Stück auf den Tisch. Dann sagt er, »Übrigens pflegen Sie es für 10 zu tun.« »Aber ich gönne Ihnen auch 25. Ich erhöhe Ihr Honorar.« »So.« »Ach, plagen Sie mich doch nicht. Ich will nicht mehr.« »Sie wollen nicht mehr. Sie weigern sich.« »Hören Sie doch endlich einmal auf und lassen Sie mich in Frieden. Weiter treibe ich es nicht mehr, diesem Rock zulieb. Ich bin doch auch ein Mensch. Was wollen Sie eigentlich von mir?« »Nun will ich Ihnen etwas sagen. Wie Sie sehen, streife ich dieses bisschen Zigarrenasche in Ihr Glas ab. Sehen Sie es?« Und dann nehme ich dieses unbedeutende Schwefelhölzchen hier und dieses winzige Schwefelhölzchen da und werfe diese beiden Schwefelhölzchen in Ihr Glas, während Sie zusehen. So. Und jetzt bürge ich Ihnen dafür, dass Sie Ihr Glas bis zum Grund austrinken werden. Minute sprang auf. Er bebte sichtlich, sein graues Haar war wieder in die Stirn gefallen und er starrte dem Bevollmächtigten gerade ins Gesicht. Das währte einige Sekunden. »Nein, das geht zu weit, das geht zu weit«, ruft sogar die Bäuerin. »Das dürfen Sie nicht tun.« »Sie wollen also nicht?« »Sie weigern sich«, fragt der Bevollmächtigte. Auch er erhebt sich und bleibt stehen.